Wie macht man das jetzt? Was ist denn das Problem? Problem ist, dass wir eigentlich drei sein müssen, aber wir sind nur zwei. Naja, einer von uns ist Dominik, einer Jürgen und Philipp, da denken wir uns irgendwas aus, weshalb der nicht da ist. Meinst du? Also den Philipp einfach, den lassen wir heute außen vor. Das ist quasi das dritte Drittel, also der eigentlich von nichts eine Ahnung hat. Ja, das ist nur zwei Drittel. Genau, dann sind es zwei Drittel. Kriegt man mit zwei Drittel trotzdem eine ausreichende Qualität hin. Ja, musst zwei Drittel sind 6,6. 6,66666, unendlich viel 6. Okay, das ist, auch so eine, ist das nicht so eine Teufelszahl, 666? Wieso? Weiß ich nicht, irgendwas verbinde ich mit 666. Das ist nur, dass eine Periodenzahl ist. Ah, das auch. Okay. Ja, dann machen wir das so. Dann bist du, wer bist du jetzt? Dann bin ich Dominik. Dann bist du Dominik, dann bin ich also der Jürgen quasi. Ja. Okay, alles klar. Dann, dann würde ich sagen, dann legen wir einfach mal los. Ne? Mhm. Willst du die Einleitung machen oder soll ich die machen? Ich mach die, okay. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Ja, hallo liebe Hörer bei Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Wir sind wieder für Sie fast komplett. Hier ist der Jürgen. Und Dominik. Und der Philipp hat es leider ein wenig verpeilt. Der ist nämlich noch eilig los, die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen. Denn Es ist der 24. Dezember. Ho, ho, ho. Etwas sehr spät. Aber so kennen wir ihn. So kennen wir ihn. Also müssen wir heute zu zweit klarkommen. Wird uns wahrscheinlich ohne Philipp niemals gelingen, ist ja dann doch der Garant für Qualität in diesem Podcast. Aber wir geben unser Bestes. Ja. Gut. Was soll denn das heutige Thema sein? Natürlich passend zum heutigen Tag. Witzige Fakten über Weihnachten. Weihnachten. Okay. Das ist ja auf jeden Fall schon mal sinnig am heutigen Tag. Ja. Wie findest du denn Weihnachten so? Aber ich freue mich eigentlich schon ziemlich drauf. Ja? Ja. Und wann fängt da so die Freudezeit an? 1. Dezember. 1. Dezember fängt das bei dir an? Also pünktlich so? Ja. Oder gibt es irgendwie so einen Moment, wo man so sagt, da gibt es die ersten Lebkuchenherzen oder man sieht Spekulatius irgendwo? Kenn ich nicht. Kennst du das dann nicht? Dann bin ich überhaupt so oft irgendwo einkaufen oder so. Okay. Zu wenig. Das heißt, bei dir ist es wirklich eher so eine zeitliche Geschichte. Ja. Anfang Dezember ist Weihnachten. Okay. Früher war es bei mir tatsächlich so, dass wenn ich so die ersten Pfeffernüsse gegessen habe oder so, oder die ersten guten Mandarinen, dann wusste ich so, jetzt ist Weihnachten. Pfeffernüsse esse ich auch im Sommer. Ja, aber ich mag die eigentlich lieber irgendwie so Mitte bis Ende November. Da mag ich die am liebsten. Dann fängt es an zu schmecken so ein bisschen. Aber jetzt hängt ja teilweise so, eigentlich so, wenn die letzten Sonnenstrahlen weg sind, dann hast du ja meistens schon irgendwie Dominosteine, Spekulatius und Lebkuchenherzen in den Regalen stehen. Ja. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig irgendwie. Wieso? Weiß nicht. Ich habe mich vom Sommer irgendwie dann noch, oder vom Herbst, also, ja, selbst vom Sommer oder vom Spätherbst, oder von so einem Spätsommer besser gesagt, noch gar nicht so richtig verabschiedet. Und plötzlich steht da schon irgendwas, was mich an den Schnee erinnerte, der bald kommt oder auch nicht kommt, weil dann nämlich bald schon wieder Weihnachten ist. Apropos Schnee. Weiße Weihnachten hatten wir in den letzten 30 Jahren nur viermal. Viermal nur? Ja. Wie ist weiße Weihnachten definiert? Gibt es da eine klare Definition für? Dass eine dicke, nicht schmelzende, dauerhafte Schneeschicht liegt. Oh, okay. Und die muss deutschlandweit liegen oder einfach in einer gewissen Anzahl oder so? Nicht unbedingt. Dort, wo man halt sozusagen feiert. Und das ist in den letzten 30 Jahren nur viermal passiert. Okay. Ja. Das stimmt nicht optimistisch, denn ich bin eigentlich kein Freund von Weihnachten. Ich auch. Du auch nicht? Okay. Ich bin aber auch kein Fan von irgendwelchen weißen Tagen. Okay. Das heißt so, Schnee. Schnee magst du so gar nicht? Nee. Warum nicht? Ich weiß nicht. Das ist doch alles, was man nicht mag. Das ist irgendwie kalt und unbequem. Und wenn man sich hinlegt, dann juckt dann der ganze Rücken danach. Das ist doch einfach... Okay. Also das einzige Schöne ist, dass man so schön den Schall dämmt. Dann hört man es ganz oft dann so ganz leise. Okay, ich verstehe, was du meinst. Das ist eine andere Akustik dann irgendwie immer so ein bisschen. Ja. Ich mag das Geräusch, wenn man in frischen Schnee stapft. Das mache ich nicht, dann zerstört man diese schöne Schneeschicht. Aber schöner, da kann ich nicht so drauf drehen. Okay. Okay. Nee, das Geräusch mag ich sehr, sehr gerne. Ja. Das Geräusch mag ich sehr, sehr gerne. Wie ist denn jetzt so denn der heutige Plan der heutigen Sendung? Das müssten wir unseren Hörern vielleicht noch erklären. Also wir wollen über Weihnachten sprechen. Ja. Wir wollen ja nicht hier irgendwie so persönliche Gefühlsduselei, was wir wie, wo, wann, sondern hier in diesem Podcast geht es um Fakten. Ja. Nicht umsonst ist ja auch mittlerweile Lothar Matthäus ein großer und begeisterter Hörer dieses Podcasts. Ja. Wusstest du das? Nein, der hört den, aber der hört den rund um die Uhr. Rund um die Uhr. Ich weiß jedenfalls, dass es Stephen Hawking tut. Ja, Stephen Hawking hört dann auch. Er nimmt extra ein Wörterbuch zur Hand, weil es ja auf Deutsch ist. Echt? Okay. Ja, ist gut, es wundert mich nicht. Es wundert mich nicht, denn nur in diesem Podcast gibt es die reine Wahrheit über verborgene Anekdötchen in der Zeit der letzten 80.000 Jahre und heute in Bezug auf Weihnachten. Genau. Weihnachten. Du hast ein bisschen was recherchiert? Ja. Dann erzähl doch einfach mal was richtig Cooles. Je nachdem, wie man ein bisschen was definiert. Ja, dann erzähl einfach mal was Cooles über Weihnachten. Also, man würde sich ja irgendwie vorstellen, das ist das erste so öffentliche Weihnachtsfest, also auf der Straße in der Stadt, wo man irgendwo zusammen öffentlich Weihnachten feiert, dass das in Europa und in den USA war. Aber tatsächlich war es 1492 in der Dominikanischen Republik. Okay, wie kam es dazu? Ja, also es ist ja Mittelamerika, die Dominikanische Republik ist ja auch heute ein überwiegend christliches Land, auch wenn wir uns das dem hier nicht so richtig bewusst sind, weil Dominikanische Republik, da hört man vielleicht im Zusammenhang von Urlaub mal oder so, aber so richtig, wer sich mit dem Land schon mal so richtig beschäftigt, fast niemand. Okay. Aber dort fand tatsächlich das erste öffentliche Weihnachtsfest statt. Okay. Aber den Weihnachtsmärkte gab es schon lange davor. Ey, Dominik, weißt du, was mir gerade einfällt? Was? Du sprichst überhaupt kein Fränkisch mehr. Nein, nicht das fällt mir jetzt gerade erst auf. Das haben wir ja noch gar nicht so bedacht. Warum sprichst du denn kein Fränkisch mehr? Genau aus demselben Grund wie du, weil ich ein Glas Oettinger Malz getrunken habe. Bestes Oettinger Malzbier haben wir auch heute wieder zum Essen. Und wir haben dann ein Glas getrunken und plötzlich sprachen wir Hochdeutsch. Ja. Ja, oder das, was wir für Hochdeutsch haben. Ja. Unglaublich. Aber ich hatte dich unterbrochen. Erzähl doch mal, fangen wir, also ich habe jetzt verstanden, 1492, erste Weihnachtsfest. Was war denn der Anlass des Festes? Also es war schon Weihnachten, der Form, wie wir Weihnachten noch heute hier feiern. Aber diese öffentliche Weihnachtsfeier 1492 war ja jetzt relativ spät, wenn man denkt, wo Weihnachten begonnen hat. Und Weihnachtsmärkte in Deutschland gab es schon viel früher, weil der erste Weihnachtsmarkt in Deutschland wurde 1384 in Bautzen eröffnet. Okay. Und den gibt es heute noch. Also er ist der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands. In Bautzen? Ja. Oh mein Gott. 1384, also sogar über 100 Jahre vor diesem Fest in der Dominikanischen Republik. Okay. Also Bautzen ist quasi der Ursprung des Festes der Liebe. Kann man das so... sagt man ja bei Weihnachten so ein bisschen, das Fest der Liebe. Das war ja der erste Weihnachtsmarkt in Deutschland. Okay. Also nicht des Festes der Liebe, sondern des Weihnachtsmarkts zum Fest der Liebe. Das muss ich in auch, Deutschland. Ja, aber das muss ich mir auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Wieso? Bautzen hast du... Da hast du irgendwie ein anderes Bild im Kopf. Bautzen habe ich aber ein ganz, ganz anderes Bild im Kopf. Ja? Wobei alle Bautzener, komplett alle Bautzener, hören diesen Podcast. Wirklich alle? Ja, alle. Komplett alle. Restlos. Da gibt's in Bautzen gibt's immer nach Erscheinen der Folge gibt's so ein Public Viewing auf dem Platz, wo vor über 300 Jahren der erste Weihnachtsmarkt stattgefunden hat. Harald Lesch war ja auch mal in München. Ja. Und da gab es auch sozusagen eine Veranstaltung im Olympiastadion mit total vielen Zuschauern, wo auf einer riesigen Leinwand das sozusagen gehört wurde. Was wurde da gehört? Dieser Podcast. Dieser Podcast hier? Nein, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Im Olympiastadion in München. Das ist ja unglaublich. Zufällig an dem Wochenende, wo Harald Lesch in München war. Das ist ja der Wahnsinn. Also hören eigentlich wahnsinnig viele sehr, sehr prominente Menschen hören diesen Qualitätspodcast. Das ist erstaunlich. Vor allem ist es erstaunlich, warum, verdammt nochmal, sind die Leute dann doch so bequem und vergeben dann nicht so einem guten, extrem guten Podcast nicht auch einfach mal bei iTunes ein paar Sterne. Das verstehe ich nicht. Ja, also die meisten, denen das gefällt, die haben da dann trotzdem so eine gewisse Hemmung für irgendwelche, dass die Sterne vergeben oder Kommentare, das machen irgendwie nur die wenigsten. Ja, ist eigentlich schade. Da sitzt man hier als Jürgen und macht sich und recherchiert und macht sich Gedanken und man reißt sich rund um die Uhr den Arsch auf für diesen Podcast und dann sowas, keine Sterne. Also ich gucke da jetzt nächste Woche nochmal rein, ne? Und wenn es da dann nicht irgendwie mindestens 10 positive 5-Sterne-Bewertungen dazugekommen sind, dann müssen wir unsere Hörer zukünftig auch über andere Maßregeln. Okay. Also da müssen wir uns was überlegen. Aber das ist so nicht mehr akzeptabel. Ich weiß was. Was denn? Wir schicken sie nach Island, denn dort muss man bis zum 24. Dezember ein Kleidungsstück nähen. Sonst wird man nämlich laut der Sage in Island von einem katzenähnlichen Monster gejagt, was die Isländer dort... Moment, ich muss nochmal richtig... Jöla-Kötur nennen. Jöla-Kötur? Ja. Klingt so ein bisschen wie diese kleinen Bällchen bei Ikea. Kötbula. Ja, nur so ein bisschen... Jöla... Kötur ist nach deren Vorstellungszeiten so eine Art katzenähnliche Gestalt. Okay. Und die sucht ein Heim, wenn man nicht bis zum 24. Dezember ein Kleidungsstück genäht hat. Okay. Jeden, der keinen Stern gibt, schicken wir dahin. Dahin nach Island? Ja. Wobei Island bestimmt cool ist. Ja, aber ganz sicher nicht, wenn man am 24. Dezember noch kein Kleidungsstück hat. Ja, ich glaube jetzt nicht. Was meinst du, wie oft, also ich habe jetzt in den letzten Jahren nicht so häufig von irgendwelchen Vorfällen gelesen, dass irgendwelche, was waren es, katzenähnlichen Monster. Katzenähnlichen Monster in Island irgendwo an Weihnachten über Menschen hergefallen sind oder so. Man hat doch noch nicht so oft davon gehört, dass man tatsächlich den Weihnachtsmann gesehen hat. Hast du noch nie einen gesehen? Nein, denn dieser müsste sich, um alle Geschenke zu verteilen, mit konstant 1040 km/h bewegen. Ernsthaft? Ja. Hast du konstant. Okay. Hast du das selber ausgerechnet oder stand das irgendwo schon fertig? Das stand da. Okay. 1040 km/h. Na gut, dann müsste der eine Menge Rentiere haben. Konstant. Ja. Und eigentlich muss der ja auch immer noch mal stoppen. Rentiere übrigens. Ja. Es gibt ja diese Geschichte, dass Rentiere so eine rote Nase haben. Ne? Mhm. Das liegt übrigens daran, dass Rentiere in ihrer Nase 25%, eine 25% dichtere Konzentration an roten Blutkörperchen haben als wir Menschen. Echt? Ja. Okay. Deswegen neigen diese Rentiere oft zu roten Nasen. Ich habe, glaube ich, haben wir schon mal ein Rentier gesehen? Ich glaube es nicht. Sieht man die irgendwo, ich meine jetzt, klar, jetzt hier nicht auf der Straße oder so, aber ich meine jetzt hier so irgendwo, wo wohnen wir denn? Wir sind aus Franken. Wir sind aus Franken, nee, da gibt's keine Rentiere. Aber sind Rentiere so Zootiere oder sowas? Ich weiß nicht, ich habe nie darauf geachtet. Ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Ich habe früher, glaube ich, immer sogar gedacht, Rentiere wären Fabeltiere, also dass es die gar nicht gibt. Ja, wenn wir nochmal so ein bisschen kurz zurückgehen, worum geht's denn konkret bei Weihnachten eigentlich? Ja, 10% der Deutschen wissen das laut Befragung tatsächlich nicht. Okay. Und angenommen, ich wäre jetzt einer von diesen 10%. Ja. Wie würdest du mir das denn erklären, so als Laien erstmal, sag mal zu, das ist der Ursprung und der Grund des Weihnachtsfests? Also so, wie man sich so geläufig hat. Die geläufige Meinung ist ja, dass am 24. Dezember Jesus Christus geboren ist. Mhm. Obwohl... Der damalige Bischof von Rom, verkündete den 25. Dezember als Geburt von Jesus Christi. Mhm. Und durch diese Verschiebung der Schaltjahre behaupten manche Menschen sogar, Jesus Christus sei im Sommer geboren. Okay. Das würde erklären, warum der nur so ein dünnes Kleidchen anbekommen hat. Ja, ist ja im Winter schon auch ganz schön kalt, ne? Auf der Südhalbkugel ist Weihnachten ja im Sommer. Da ist jetzt Sommer. Und deswegen stellt man sich den Weihnachtsmann auf der Südhalbkugel auch dünner bekleidet vor. Okay. Ist tatsächlich so. Im Fernsehen so sieht man ihn dort mit dünnerer Kleidung, weil das dort im Sommer ist. Was hat er dann an? Shorts oder Leggings? Oder? Aber ist das halt Hochsommer dann an Weihnachten. Okay. Gut, es sähe ja dann schon albern aus, wenn er da so einen dicken, fetten, roten Mantel anhätte und so riesige dicke Schuhe und so ein Zinnober. Das wäre schon ärgerlich. Ja. Kannst du mir denn erklären, es gibt ja, also ich bin mit dem Weihnachtsmann groß geworden, aber ich bin ja dann ganz, ganz häufig umgezogen. Ich bin dann immer auch mal mit dem Christkind konfrontiert worden. Was ist da los? Wer kommt da jetzt wirklich am 24. Ich will jetzt die Wahrheit wissen. Und wir sind ein Qualitätspodcast. Ja. Wir müssen jetzt die Wahrheit auch den Leuten mitteilen. Seit 1820 sind im deutschen Wörterbuch die Wörter Weihnachtsmann und Christkind synonym. Seit wann? 1820. Okay. Und wer war zuerst da? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind jetzt beide gleichbedeutend, laut Wörterbuch. Mhm. Machen also keinen Unterschied. Okay. Das ist ja spannend. Ja, das ist ja spannend. Und hast du eine Idee, wo da so der Ursprung, ich meine, Weihnacht, klar, das könnte man gegebenenfalls, kriegt man das noch irgendwie so zusammen. Aber was hat es mit diesem Christkind auf sich? Also die genaue Geschichte kenne ich dort nicht, aber da am 24. Jesus Christus geboren sein soll und der ja später sozusagen laut dem Glauben sozusagen wieder sozusagen auferstanden ist, nachdem er gekreuzigt wurde, heißt es ja auch in manchen Kinderliedern und so, dass sozusagen das Christkind dann am 24. auf die Erde zurückkommt. So. Okay. So heißt es ja auch in manchen Kinderliedern. Echt? Ja. Was für Kinderlieder kennst du denn da? Kennst du nicht alle Jahre wieder? Doch, stimmt, alle Jahre wieder kommt das Christuskind, ne? Mhm. Also, wir wollten noch mal daran erinnern, wenn ihr nicht nach Island wollt und von Jöla-Kultur heimgesucht werden und überfallen wollt, dann gebt diesem Podcast einen Stern und wir kontrollieren es. Das klingt sinnig. Ich denke, sowas sollten wir immer mal wieder einspielen. Ja. Aber wir waren beim Christkind. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal schnell geguckt, was. Wir haben das natürlich vorher schon recherchiert. Wir haben das alles hier bestens zusammengetragen. Das Christkind ist eine vor allem in Süd- und Westdeutschland, im Elsass, in Luxemburg, Österreich, Südtirol, der Deutschschweiz, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Slowenien und Kroatien sowie in Südbrasilien verbreitete Symbolfigur des Weihnachtsfestes. Der Erzählung nach kommt das Christkind zu Weihnachten und bringt, ohne gesehen zu werden, die Weihnachtsgeschenke. Ist das Wikipedia? Ja. Es wird häufig als blond gelocktes Kind mit Flügeln und Heiligenschein dargestellt. Umgangssprachlich wird das Christkind häufig mit dem Jesuskind gleichgesetzt. Ja. Das steht nicht im Duden. Das steht nicht im Duden? Nee. Und der Weihnachtsmann ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann zwar im Anschluss erst entstanden, als so eine Mischung aus, irgendwie bin ich so ganz grob offen, hier erzähle ich da jetzt keinen Unsinn, sonst kriege ich an Weihnachten noch die Route. Es gibt ja den Nikolaus. Der hat aber gar nichts damit zu tun. Der Nikolaus ist am 6. Dezember. Ist der unterwegs gewesen, zusammen mit seinem Kumpel, diesem Typen, der die Route verteilt. Weiß nicht mehr, wer der hieß. Aber eigentlich war Nikolaus Bischof einer türkischen Stadt in der Nähe von Antalya. Genau, Myra, glaube ich. Ja, ne? Heute heißt die aber anders. Okay. So, und dann war es nach meiner Erinnerung nach so, dass es dann auch noch das Christkind gab und dass das dann irgendwie alles ein bisschen viel war und dann wollte man für Weihnachten, dass das jetzt endlich mal einer in die Hand nimmt. Einer, der die Führung mal bei dieser ganzen Geschichte übernommen, und dann hat man den Weihnachtsmann so mehr oder weniger erfunden. Ja, könnte das so gewesen sein. Um auch das Thema Geschenke. Also ich glaube, die ersten Weihnachtsfeste waren nicht mit Geschenken. Geschenke kamen später dazu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Könnte das sein? Ja, und auch Papst Benedikt ließ sich von diesem Podcast inspirieren, denn 2007 schenkte er seinem Bruder George einen elektrischen Fußwärmer. Einen elektrischen Fußwärmer? Tatsächlich. Der Papst Benedikt schenkte 2007 seinem Bruder George einen elektrischen Fußwärmer. Einen elektrischen Fußwärmer, ja. Okay. Gab es schon mal einen richtig beklopptes Geschenk, was du bekommen hast zu Weihnachten, wo du gesagt hast, ey, was soll ich denn damit, ey? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Gab es irgendeins, wo du dich dran erinnerst, wo du ausgepackt hast, wo du sagst, boah, das ist so cool? Irgendeins, was dir spontan einfällt, wo du sagst, yo, das war... Ich erinnere mich nicht mehr so gut an alle. Ne? Ne. Kannst dich nicht dran erinnern? Okay. Ja, was mich geschockt hatte, war vorhin diese Zahl, dass 10% der Leute gar nicht wissen, warum man Weihnachten feiert. Ja. Weil das ist ja so ein bisschen der Kritikpunkt der letzten Jahre, dass es eigentlich nur noch um Konsum, Konsum, Konsum, Konsum geht am Weihnachtsfest. Und trotzdem rennen alle, kritisieren das. Also du siehst ja keinen, der so sagt, oh, ich finde das total geil, wie Weihnachten läuft, so diese ganze Hektik mit den Geschenkesuchereien und sich Gedanken machen und so weiter. Ja, aber es gibt die wenigsten, die da, ich meine, du hast damit auch nicht so aktiv so viel zu tun. Aber die, die ich so treffe, die sind mal voll genervt, dass es so stressig ist und regen sich gleichzeitig darüber auf, dass es so ein Fest des Konsums ist. Also irgendeiner müsste das dann einfach mal durchbrechen. Ja, aber es ist irgendwie auch jede, total viele Gebiete beanspruchen irgendwie die Heimatstadt des Weihnachtsmanns für sich, um so ein bisschen Ruhm zu ernten. Also die Finnen behaupten, ihre Stadt Rovaniemi wäre die Stadt, Hauptstadt des Weihnachtsmanns. Okay. Und die Dänen behaupten, Nuuk in Grönland wäre die Hauptstadt des Weihnachtsmanns. Und überall steht dann in der Stadt, dies ist die Heimatstadt des Weihnachtsmanns. Okay. Und gibt es denn jetzt irgendwie was Belegtes, wo man weiß, hey, da kommt er vermutlich wirklich her oder da ist wirklich die Ruhe? Natürlich nicht. Okay, also nur Vermutungen so richtig oder was? Weil es sind halt so Volkssagen, die beanspruchen das dann einfach für sich. Okay. Aber dieser Konsum, die meisten, man sieht ja auch immer total viele Tannenbäume in Einkaufsläden und so, ne? Die schmücken damit auch total viele öffentliche Anlagen. Und wenn es das gar nicht gäbe, wenn jeder Tannenbaum, der in Deutschland verkauft wird, in einen privaten Haushalt stehen würde, dann hätte durchschnittlich jeder private Haushalt 7,5 Tannenbäume bei sich stehen. Ach du meine Güte. Ja. Ja, bist du so Tannenbaum-Fan? Nein. Ja, du bist kein Tannenbaum-Fan. Aber dieses Jahr gibt es bei uns auch einen Tannenbaum. Ja. Leider. Erstmals seit 3 Jahren. Leider. Ja, du findest das nicht so gut? Nee. Warum nicht? Weiß ich. Weil vor allem, es entsteht jährlich, weil Adventskränze und Tannenbäume in Deutschland in Flammen aufgehen, entsteht ein Schaden jährlich von 36 Millionen Euro. Okay. Nur an Weihnachten. Das ist eine Menge Holz. Weil irgendwas in Flammen aufgeht und dann, ja. Okay, aber das ist ja nicht der Grund wahrscheinlich, oder dass du sagst, okay, ich will zu diesem Unglück nichts beitragen, deswegen will ich zu Hause auch keinen Tannenbaum. Einer der Mitgründe. Das ist eine Brandgefahr. Okay. Gibt es denn so Hauptgründe? Nein, ich sehe einfach nicht so richtig den Sinn darin. Du siehst nicht den Sinn darin, dass ein Weihnachtsbaum schön geschmückt zu Hause steht und darunter dann die Geschenke und so weiter, sondern es könnten auch nur die Geschenke in der Ecke liegen. Gar nichts. Gar nichts, auch keine Geschenke? Bei Weihnachten würde es reichen, weder der Tannenbaum noch die Geschenke sind ja das, woran ich Weihnachten definiere. Wie definierst du denn Weihnachten? Naja, wenn ich mich so an die letzten Jahre erinnere, ist das, was hängen geblieben ist, eigentlich immer, dass wir Leute einladen, also zu uns oder woanders hinkommen und manchmal über mehr, manchmal über weniger interessante Dinge reden, je nachdem, ob ich die Gesprächsleitung eröffne oder jemand anders. Okay. Dann geht es oft auch um Smalltalk. Okay. Ja, das ist so das, was hängen bleibt bei mir. Okay. Ja, das stimmt. Würde ich jetzt ähnlich beschreiben. Es rotiert immer so ein bisschen durch von Ort zu Ort. Aber ansonsten würde ich es auch so beschreiben, wobei ich schon sagen muss, dass es für mich immer besonders schön ist, nicht beschenkt zu werden, sondern zu sehen, wie mein Sohn zum Beispiel beschenkt wird oder wenn meine Tochter beschenkt wird. Hast du ja noch nie gesehen, aber wenn du es sehen würdest, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Anblick, zu sehen, wie sie sich über etwas freuen. Wieso? Ja. Ich sehe das einfach gerne, wenn meine Tochter und mein erwachsener Sohn sich freuen. Ja. Mein Sohn ist nämlich erwachsen, er ist 12, aber er sagt, er ist erwachsen. Das stimmt ja auch. Würdest du es auch so sehen? Hast du auch einen Sohn, der so alt ist, oder? Nein. Hast du nicht? Okay. Ich dachte, du hättest auch einen Sohn. Aber du würdest sagen, wenn der 12 ist, dann ist er auch erwachsen. Ja. Ja, okay. Finde ich gut. Sehe ich auch so. Ist auch ein feiner Kerl, ja. Ist auch ein sehr, sehr feiner Kerl. Der Weihnachtsmann war dann nämlich in großen Teilen waren nämlich dann eigentlich mehr so die klassische Symbolfigur fürs Schenken. Aber, und darauf wollte ich vorhin hinaus, während beim rund um den Nikolaus ja immer noch dieser Knecht Ruprecht mit rumgegangen ist. Das heißt, es gab einen Guten, der hat die Geschenke gebracht, und einen Bösen, der kam mit der Rute, war der Weihnachtsmann der Erste, der auch so beides vereint hat. Weißt du? Der Weihnachtsmann war zu den unartigen Kindern, da gab es die Rute am Heiligen Abend, und den braven Kindern hat er Geschenke gebracht. Ja, das fand ich relativ clever von der Marketingstrategie, dass so ein Weihnachtsmann nicht nur automatisch gut sein kann, ja, sondern dass der auch bösen Kindern, das hat man dann immer so im Juni, Juli hat man dann damit immer schon angefangen und hat dann immer gesagt, du musst jetzt das und das, sonst bringt der Weihnachtsmann keine Geschenke. Das hat man so das ganze Jahr wiederholt, und so spätestens mit 7 wusste man, komisch. Jetzt habe ich mich so kacke benommen, aber jetzt hat er trotzdem wieder was gebracht. Aber das ist ein Weihnachtsbaum, den hätte ich hier ganz zu Hause stehen. Mhm. Und zwar den 1950 in Seattle aufgestellt wurde. Was ist das? Der hat nämlich eine Größe von 67,4 Metern und ist damit der größte Weihnachtsbaum der Welt. 67,4 Meter. Der größte echte Weihnachtsbaum der Welt. Steht da irgendwo, wie viele Kugeln da dran hängen? Weiß ich nicht. Boah, da passen ein paar Kugeln dran, wenn sie überhaupt welche dran gehängt haben. Da brauchen sie ein Jahr zum Schmücken für. Ja. Wir müssen ja Karneval anfangen, den zu schmücken. Pff, Wahnsinn. Das ist ja der pure Wahnsinn. Ja. Den hätte ich hier gerne zu Hause stehen. Ja. Ja, ich habe für dieses Jahr, was den Baum angeht, mir bei mir zu Hause mir was richtig Gutes überlegt. Was denn? Ja. Denn ich glaube, dass es bei meinem Sohn findet der den Tannenbaum nicht so wichtig. Also der sagt, finde ich jetzt, muss ich nicht so unbedingt haben. Zusätzlich ist bei meinem Sohn so, dass wenn hier ein Tannenbaum steht, dann möchte der nicht, dass der irgendwann weggeschmissen wird. Das ist etwas, was er für ihn ganz, ganz schlimm ist. Also wenn irgendwas angeschafft wird, was weggeschmissen, wo man vorher schon weiß, das muss ich wegschmeißen. Ist ja auch eigentlich blöd. Ist ja auch eigentlich unwillig. Ja, verstehe ich den auch voll. Deswegen findet er das ziemlich doof. Wir haben es dann einmal versucht vor ein paar Jahren mit so einem Tannenbaum in so einem Topf drinne. Der ist uns dann, dass wir den jedes Jahr wieder benutzen können. Das hat nicht so gut geklappt. Und deswegen habe ich mir dieses Jahr was ganz Cleveres überlegt. Eine Miettanne. Miete, ne? Wir werden einen Baum mieten dieses Jahr. Und dann? Naja, der kommt, der wird geliefert im Topf und im Anschluss wird der nach Weihnachten wieder abgeholt, auch im Topf. Und dann buddeln die den wieder ein. Ach so. An derselben Stelle. Und dann kann man sich den jedes Jahr entweder denselben oder einen anderen oder so, ja, kann man sich dann immer wiederholen. Das ist schön. Und das ist, glaube ich, etwas, was wo mein Sohn sagen würde, dann finde ich einen Baum schon wieder nicht, also dann ist ein ganz, ganz starkes Argument gegen einen Baum wäre dann weg. Das ist schlau. Man hätte zusätzlich vielleicht die Freude des Schmückens so ein bisschen, wenn man da vielleicht so ein bisschen das mag. Und man hätte zusätzlich sichergestellt, dass die Oma und der Opa von meinem Sohn und auch der komplette Rest der Familie, dass die alle, weil wir rotieren ja von Jahr zu Jahr, wir sind immer mal bei jemand anders zu Gast, deswegen war das die letzten zwei Jahre, war am Baum kein großes Thema, weil wir sowieso Weihnachten woanders waren. Jetzt wird aber bei uns zu Hause gefeiert und der Rest der Familie kommt hierher und da würden die sich halt schon freuen, wenn ein Baum da ist. Hallo. Und deswegen war ich in der Zwickmühle, wen enttäusche ich, meinen Sohn oder den kompletten Rest der Familie und war dann total happy, dass es diese Mietbaumlösung gibt. Ja, ist gut. Schlau. Das ist clever, oder? Glaubst du, da würde sich mein Sohn drüber freuen? Ja, das freut mich, dass der sich darüber freut. Also die meistverkaufte Tannenart in Deutschland... Lass mich raten. Ist die Nordmann-Tanne. Ja. Ja. Und die wird nicht in Deutschland angepflanzt, wie viele, sondern die wird jetzt in Deutschland angepflanzt. Aber ihren Ursprung hat sie nicht in Deutschland, sondern, rat mal, darauf kommst du nie. Woher die Nordmann-Tanne... Wer du googelst es jetzt. Nein, nein. Woher die Nordmann-Tanne ihren Ursprung hat? Ja, wo? Ich hätte jetzt im ersten Moment gesagt, wahrscheinlich irgendwie dann Nord, wenn es die Nordmann-Tanne ist, vielleicht irgendwas mit Norden, das vielleicht irgendwo so, was weiß ich, wenn das so in der Jahreszeit, wann war Weihnachten, das haben die Wikinger erfunden, dass eine Tanne dort irgendwie geschmückt wird. Tatsächlich kommt jetzt ein Gebiet, welches südlicher liegt als Deutschland. Oh, okay. Im russischen Kaukasus. Echt? Ja. Wieso das denn? Der russische Kaukasus ist ja ein Hochgebirge. Und deswegen herrschen ja oben auf den Gipfeln trotzdem tiefe Temperaturen. Okay. Und so ähnelt die Vegetation denen in Nordeuropa. Und dort hat die Nordmann-Tanne tatsächlich ihren Ursprung. Das ist ja der Wahnsinn. Das war mir. Mittlerweile kann sie auch in Deutschland gezüchtet werden. Das war mir nicht bewusst. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Ja. Das habe ich echt überhaupt nicht geahnt. Du hast vorhin gesagt, hinsichtlich dieses ältesten Weihnachtsmarkts, wie findest du Weihnachtsmärkte so? Oder bist du auf Weihnachtsmärkten oft unterwegs? Die finde ich eigentlich ganz gut. Findest du ganz gut? Was machst du dann da so? Guckst dich dann so um oder schüttest du dir Glühwein in den Kopf? Oder was passiert da so? Alkohol trinke ich nicht. Okay. Aber ich gehe dann ab zu diesen, in Dresden zum Beispiel, in dem Weihnachtsmarkt, da gibt es immer diese Baumstriezel. Okay. Die finde ich gut. Was sind das? Das sind so an so einen Stab gerollte Teigdinger, da kann man dann so Zimt und Zucker oder so drüber machen. Ja. Die gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Dresden zum Beispiel. Okay. Und in Nürnberg natürlich gibt es ja den wahrscheinlich bekanntesten Weihnachtsmarkt Deutschlands. Den Christkindlmarkt. Ja. Mhm. Ja. Haben sich leider, wenn ich mich da recht erinnere, gibt es da auch recht unschöne, historisch festgehaltene Momente, so zurückliegend in der Nazi-Zeit. Ja. Erinnere ich mich irgendwie, dass dort auch zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes das Christkind missbraucht wurde. Irgendwie mit Deutschland ist erwacht. Irgendwie so ein bisschen das Christkind quasi zur Propaganda. Ich meine, da hätte ich irgendwo mal was zu gelesen. Gar nicht im Christkind-Kontext, sondern in irgendeinem, da ging es um Propaganda, wie das funktioniert. Und da war das als Beispiel mit genannt, dass das selbst das Christkind dort mit in Propagandazwecke eingebunden wurde in der Zeit. Ja. Ja, verrückt. Ja, also Baumproblem haben wir gelöst. Hinsichtlich des Baums habe ich tatsächlich mal recherchiert und würde einfach mal dir kurz vortragen. Alle Jahre wieder steht er festlich geschmückt im Wohnzimmer, in der Kirche oder auf Plätzen, sorgt für weihnachtliche Stimmung und wird besungen. Der Tannenbaum. Der Brauch ist jedoch recht jung. Er setzte sich zunächst in Deutschland durch und verbreitete sich erst im 19. Jahrhundert über die ganze Welt. Wahrscheinlich geht er auf den alten Glauben zurück, dass immergrüne Pflanzen Lebenskraft verkörpern. Erstmals schriftlich erwähnt wird ein Weihnachtsbaum im Jahr 1527 in einer Mainzer Akte. 1611 soll Herzogin Dorothea Sibylle von Schlesien den ersten Weihnachtsbaum mit Kerzen geschmückt haben. Im 18. Jahrhundert wurde es dann populär, einen Christbaum aufzustellen, vor allem bei Protestanten. Da Nadelbäume aber teuer waren, konnten sich den Brauch zunächst nur die Reichen erlauben. Heute sind Christbäume in Deutschland schon zu Spottpreisen zu haben. Jedes Jahr werden etwa, wie viel werden verkauft? Weiß ich nicht. 28 Millionen Tannenbäume. Wahnsinn. Am kostspieligsten und aber auch recht lange haltbar ist die Nordmann-Tanne. Ja, das zum Tannenbaum. Nicht nur der Tannenbaum wurde im 19. Jahrhundert populär. Mhm. Auch der Adventskranz wurde im 19. Jahrhundert, da wurde der sogar erst erfunden. Okay. Da gab es den gar nicht. Aber dort, also 1839, wurde er erfunden. Und er sah nicht so aus wie der Adventskalender heute, sondern man konnte jeden Tag eine Kerze anmachen. Also es gab 19 kleine Kerzen und 4 große. Okay. Jeden Werktag konnte man eine kleine Kerze anmachen und immer sonntags konnte man eine große anmachen. Ja. Und dann erst später sind die kleinen Kerzen weggefallen und es blieben nur noch die 4 großen übrig. Okay. Ja, wir haben den Baum abgehakt, wir haben das Christkind kurz besprochen, wobei wir da hinsichtlich des Ursprungs noch nicht, da könnte man vielleicht gleich noch mal ein bisschen genauer googeln oder uns recherchieren, meine ich. Und wir haben über den Nikolaus gesprochen, schon so ein bisschen. Was ist denn eigentlich mit dieser Schenkerei? Was hat das mit Weihnachten zu tun? Du hast eben schon gesagt, dass Weihnachten hatte nicht ursprünglich schon was mit diesem Schenken zu tun, das kam ja erst später. Ja. Und was war der Anlass? Was glaubst du? Weiß nicht. Weiß ich nicht. Weil mir wurde eigentlich, so hatte ich es immer in Erinnerung, dass mir immer erzählt wurde, dass das auch so ein bisschen analog quasi zur historischen Nacht rund um den Stern von Bethlehem und die Geburt Jesu. Was hat das mit den Geschenken? Dass dann es ja weiterging insgesamt und dann auch die heiligen drei Könige ja eigentlich mit Gaben kamen und so unter diesem Einheitsbrei so dieses Thema Schenken oder jemanden beschenken aufkam. Das insgesamt. Ist immer sehr weit hergeholt. Ja. Ich bin auch nicht sicher, ob ich im Religionsunterricht einfach so viel geschlafen habe und mir das einfach nur zurückliegend einbilde, dass es so war. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir irgendjemand diesen Unterricht erzählt. Ich hatte früher keinen Religionsunterricht. Ja, ich auch, aber es ist halt sehr, also ich schon, aber es ist sehr, sehr, sehr lange her. Denn die Tradition des Schenkens, ich habe nämlich dann mal geguckt, warum schenkt man eigentlich, weil mich das interessiert hat, die reicht weit zurück zu den alten Römern, die sich eigentlich nur Ende des Jahres gegenseitig Gaben schenkten, um sich gegenseitig Glück zu wünschen für das nächste Jahr. So weit ist das nicht her. Doch. So weit ging's, das Römische Reich ging nicht so zurück. Doch. Wann denn? Ja, das ist, Pass auf, ich gucke mal, wo ich es habe. Ich habe es irgendwo hier vorhin in der Vorbereitung gelesen. Sich an Weihnachten zu beschenken ist eine Erfindung von H&M, Pimki, Müller, Kaufhof, C&A und Co. Steht hier. Ja, und was hat das jetzt mit Rom zu tun? Gar nichts. Wie, du hast es schon gesagt? Nein, das war nur Spaß. Die Tradition des Schenkens am Jahresende reicht zu den alten Römern zurück, die sich durch gegenseitige Gaben Glück für das neue Jahr erhofften. Ja. Später setzten die Menschen den Brauch fort und beschenkten sich halt einfach zum Christfest. Ja. Das hat ja, also quasi am Anfang hat er die erste Silvester. Zum Jahresende. Hatte nichts mit Weihnachten so an sich zu tun. Aber der Brauch ist halt dementsprechend uralt und wurde dann später halt einfach nur auf einen anderen Zeitpunkt verschoben. Ja. Und Silvester, diese Böllerei, finde ich auch schlimm. Ja, bin vor ich jetzt auch. Vor allem wegen den Feinstaubwerten. Okay. An Silvester, also zum Beispiel in einer großen Stadt jetzt, Berlin zum Beispiel, wenn dort richtig geböllert wird nachts in manchen Stadtteilen, dann ist die Luft dort auch erstmal richtig, richtig schlecht, mit Feinstaub und allem drum und dran. Okay. Ist das so schlimm, ja? Ja. Deswegen, Silvester ist mit Böllerei und so, ist für die Umwelt nicht gut. Okay. Wird auch dekoriert auch bei euch zu Hause? Bei uns zu Hause, das ist noch nicht so ganz sicher. Also ich habe da mit meinem Sohn noch nicht drüber gesprochen. Meine Tochter ist großer Deko-Fan. Also da gilt je mehr, desto besser. Also da muss am besten alles komplett vollhängen und blinken und leuchten und jeder noch einen Leuchtkranz Elch auf dem Kopf und was weiß ich nicht alles. Also und dann noch 80.000 Kerzen an. Dann ist die so einigermaßen glücklich. Ja. Mein Sohn ist da so ein bisschen eher so pragmatisch unterwegs. So ein bisschen Deko findet der, glaube ich, nicht schlecht. Wenn das irgendwie einigermaßen umweltverträglich ist und kein Unsinn gemacht wird, dann kann der damit leben, glaube ich. Weil in China feiert nur 1% der Bevölkerung Weihnachten. Ja. Das Christentum ist noch nicht mal als in China anerkannt. Ja. Aber der Abstand meiste Deko für Weihnachten kommt aus China. Ja, klar. Das ist für die ein Millionenmarkt wahrscheinlich. Ja. Ne? Obwohl die selber dort mit Weihnachten nicht viel am Hut haben. 1% der Bevölkerung feiern dort nur Weihnachten. Okay. Ich hatte mal irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, wo das war, dass, ich glaube, das war auch Japan oder war das China oder so? Ich weiß es nicht. Die auch kein Weihnachten feiern, wo aber trotzdem die Fastfood-Ketten, die es vor Ort gibt, aus Weihnachten quasi eine Promotion machen. Also so ähnlich wie, hier hat sich auch vor 10 Jahren kein Schwein für Halloween interessiert. Trotzdem gab es dann immer irgendwie irgendeinen Supermarkt, einen McDonald's oder irgendwie, der dann Burger King, der hat dann ein Halloween-Menü gemacht oder irgend sowas in der Richtung. Und in Japan ist es tatsächlich auch so, momentan, oder war das China? Ich müsste echt nochmal gucken, ich weiß es nicht. Dass dort, ich glaube, Kentucky Fried Chicken macht das, glaube ich. Dort, dass es dort ein spezielles Weihnachtsmenü gibt und deswegen unfassbar viele sich auf dieses Weihnachtsfest freuen, weil es dann von KFC das spezielle Weihnachtsmenü gibt. Deswegen. Das war so ziemlich das, worauf man sich in China oder Japan auch. Ich muss noch mal gucken, vielleicht finde ich das nachher noch. Gucke ich nebenbei mal vielleicht, wo ich das gelesen habe. Ist auch schon eine Weile her. Aber das war so ziemlich das Traurigste, was ich gelesen habe. Dass das so dort eigentlich nur so eine... Vielleicht krasser wäre es ja, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Wenn es also, wenn der Ursprung von Weihnachten eine Marketing-Promotion von KFC in China gewesen wäre. Das fände ich eigentlich viel spannender noch insgesamt. Ja. Aber auch die Deutschen, an Weihnachten, um Weihnachten so herum, nehmen die Deutschen im Schnitt um 370 Gramm zu. 370 Gramm? Nicht viel. Das ist aber nicht viel. Man macht sich darüber total Gedanken, aber im Durchschnitt nimmt man nur um 370 Gramm zu. Und da bin ich aber trotzdem von überzeugt, dass ich diesen Durchschnitt eher nach oben beeinflusse als nach unten. Da bin ich das, glaube ich, schon. Weil, boah, ich hau Weihnachten auch immer meistens richtig rein. Dafür esse ich keine Gans. Ich auch. Ich esse dann am ersten Weihnachtsfeiertag meistens eigentlich nur Rotkraut und Klöße. Ich auch. Ja, so und da, vielleicht kann ich mir deswegen dann irgendwie die 28 Kilo Nudelsalat verteilt über 4 Tage leisten. Ja. Ich ernähre mich eigentlich, glaube ich, nur von Nudelsalat, dann 3 Tage lang. Meistens ist es so, ja. Ja, du hast vorhin ein bisschen was gesagt von Weihnachten in anderen Ländern. Hast du denn da noch irgendwie ein Beispiel oder so von irgendeinem verrückten Weihnachtsbrauch oder irgendwie sowas in einem anderen Land oder so? Ja, wie gesagt, schon auf der Südhalbkugel ist das halt im Sommer und logischerweise im Sommer feiert man das natürlich ganz, ganz anders als im Winter. Ja. Überhaupt. Okay. Weil da ist dann natürlich, das ist halt dann so sommerlich. Da ist dann der Weihnachtsmann nur so dünner bekleidet. Und man stellt natürlich, ja, man von weißen Weihnachten ist ja natürlich keine Rede. Hm. Weil es ist ja halt mitten im Hochsommer. Klar. Ich weiß nicht, was die dort essen, aber die werden dann natürlich auch kein winterliches Gericht dann zu Weihnachten essen. Und wie gesagt, selbst in Ländern, die so gar kein Weihnachten feiern, haben dann doch diesen Markt erkannt für an Ländern, die Weihnachten feiern, die dort sozusagen, also China, Taiwan, Japan, haben diesen Bedarf in Europa und in den USA auch erkannt und nehmen diese Marktlücke natürlich auch sofort ein. Okay. Und, obwohl sie selber sozusagen fast gar nichts mit Weihnachten an Hut haben. Okay. Hm. Ich hatte vorhin auch nochmal geschaut und hatte gedacht, findest du irgendwas Lustiges, irgendeinen lustigen Weihnachtsbrauch, weil man hat irgendwie, habe ich so das Gefühl, man hat in den letzten 30 Jahren dann schon alle lustigen Weihnachtsbräuche aus allen Ländern, aus allen anderen Ländern. Ist so das, was du so die letzten 10 Tage vor Weihnachten muss man ja mal so Radios meiden, weißt du? Also du kannst ja dann kein Radio mehr im Auto einschalten. Ich höre sowieso wenig Radio, aber wo ich es am wenigsten höre, ist so 10 Tage vor Weihnachten, weil es da wirklich kriminell wird auch. Ja. Ja. Da kommen ständig dann wirklich dieselben Weihnachtslieder, ja, obwohl es Tausende gibt. Also die könnten eigentlich wahrscheinlich von Anfang Dezember bis zum 24. jeden Tag rund um die Uhr einfach irgendein anderes Weihnachtslied spielen, weil es genügend gibt. Aber es gibt, glaube ich, nur 3 irgendwie so, die dann immer wieder gespielt werden. Das ist einmal ist Last Christmas definitiv von Wham, kennst du nicht? Oh, du glaubst. Oh, das kann ich nicht summen. Ja, das kann ich wirklich nicht summen. Ja. Das könnte der Philipp, wenn er da wäre. Der Philipp, wir machen es so, in der nächsten Folge, ja, wenn der Philipp wieder da ist, muss er, ja, das ist, finde ich, ist nur eine faire Strafe. Er muss in der nächsten Folge, muss er dann einfach für die Hörer, weil er ja heute nicht da war, Last Christmas von Wham einmal singen. War so. Ja. Nee, singen. Ich finde, singen ist ganz, ganz, ganz gut. Und dann müssen wir uns noch überlegen, je nachdem, wie spät der heute kommt, ob er das ganz normal tut oder ob er vielleicht irgendwie im Bademantel steht. Das sieht man ja nicht. Das sieht man ja nicht. Hm. Ja, wir könnten das in den Shownotes, die liest ja sonst eigentlich fast nie jemand, ja. Aber wir könnten dort in die Shownotes dann noch ein Bild davon packen, wie Philipp im Bademantel Last Christmas singt. Ich denke, das wäre was für wo die Hörer sofort sagen würden, dafür gibt's mal 5 Sterne bei iTunes. Kann man nicht? Ja. Ja, ne? Ja. Also das sollte der Philipp mal machen, denke ich, auf jeden Fall. Ja. Zur Strafe. Ich meine, der lässt uns hier einfach alleine sitzen und wir müssen irgendwie versuchen, hier mit allen möglichen Maßnahmen einigermaßen Qualität in diesen Podcast zu bringen. Was auch total verrückt ist, in Frankreich oder so, hat das, was in manchen Restaurants und so dann zu Weihnachten serviert wird, eigentlich nichts mit den Ursprünglichen zu tun. In manchen Restaurants gibt es jetzt dann ein Menü aus 7 Hauptspeisen und 13 Desserts. Okay. Aber wer soll das alles essen, ne? Ja, das ist eigentlich total unsinnig. Kennst du das? Gibt's für dich ein klassisches Heiligabendessen? Nein. Nein? Gibt's für dich ein klassisches erste Weihnachtsfeiertagessen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Weil zum ersten Weihnachtsfeiertag esse ich das, was du meistens gegessen wird, eigentlich sowieso nicht. Man muss dann immer irgendwas anderes für mich machen. Okay. Nein, ich meine jetzt irgendeins, was du damit, es geht ja noch nicht mal darum, ob du das isst oder so, aber was du einfach mit Weihnachten verbindest. Ich glaube, am ersten Weihnachtsfeiertag essen immer viele Kartoffelsalat. Okay. Ja, bei uns ist es immer so, dass wir essen immer Heiligabend Kartoffelsalat und Würstchen. Heiligabend? Mhm. Bei uns jetzt, also bei Jürgen, nicht bei dir, Dominik. Ja. Bei uns gibt's immer Kartoffelsalat und Würstchen. Und mein Sohn isst dann, wenn dann eigentlich, glaube ich, nur Kartoffelsalat, weil er keine Würstchen mag. Ja. Oder beziehungsweise, weil der kein Fleisch isst. So. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gibt's immer Gans, Klöße Rotkohl, ganz klassisch so alles irgendwie. Und zweiten Weihnachtsfeiertag irgendwie gar nichts mehr. Da ist irgendwie so Reste essen so ein bisschen oder so. Ich meine irgendwie andersrum. Kennst du das andersrum? Am Heiligabend dann Gans. Nee, Heiligabend ist ja der 24. Also ja. Der Abend, wo Bescherung ist. Und da ist es dann so, dass man, ich glaube, das ist bei uns in der Familie und ich denke, das ist bei vielen anderen auch so, dass man einfach Kartoffelsalat super gut vorbereiten kann. Ich habe das immer anders in Erinnerung. Ja? Ja, das mag ja bei dir so sein, aber bei mir in der Familie ist es so, ja. Und da konnte man den Kartoffelsalat quasi dann immer schon irgendwie am 23. vorbereiten. Und dann hatte man am 24. abends nicht so viel zu tun, weil man ja mit der Familie Zeit verbringen will. Ja. Da braucht man nur noch die Würstchen heiß machen. Ja. Das ist so der Hintergrund. Ja. Was Lustiges, was ich über Schweden gefunden habe, ist, dass es dort gibt es ein Ort, der heißt Gävle. Ja. Und dort wird immer zum Adventsbeginn, seit 1966 mittlerweile, ein hoher Julbock errichtet. Ja. Was ist denn das? Ein Julbock ist sieht so ein bisschen aus wie der Geißbock vom 1. FC Köln. Das ist dieser, ich weiß nicht, ob du den kennst, den 1. FC Köln. Kennt man den Dietenhofen? Ja, doch, kennt man. Der 1. FC Köln ist ein Verein aus Nordrhein-Westfalen, der sich gerade fürchterlich zum Obst macht, so die letzten Wochen und Monate, weil er sich ganz, ganz fürchterlich schlecht entwickelt. Die haben jetzt nach einer 3-0-Führung 4-3 verloren etc. Ja. Und entwickeln sich so ein bisschen wieder zu einem Karnevalsverein, was schön ist, weil Köln ja die Hochburg des Karnevals ist. Und wie kam er jetzt darauf? Ach so, über den Geißbock. Und die haben den Geißbock als Logo. Und so wie dieser Hennes, also dieser Geißbock vom 1. FC Köln, so sieht auch dieser Julbock aus. Und da ist es jedoch so, dass immer seit 1966 man versucht, diesen Julbock auf dem zentralen Platz in Gävle zu errichten, es aber leider irgendwie ungewollt eine eher zum Ritual geworden ist seit vielen, vielen Jahren, dass es ganz viele gibt, die am selben Tag, wenn die einen versuchen, den Julbock zu errichten, kommen halt noch viele andere, die dann immer versuchen, den Bock komplett niederzufackeln. Wird der feierlich abgefackelt. Und im Laufe der letzten Jahre wurde er 29 Mal erfolgreich niedergebrannt, ja, so dass der Julbock nicht groß und nicht lange für alle eine Freude war. Ja. Und das fand ich war eine ganz schöne Weihnachtstradition. Den Rest kennt man so ein bisschen vielleicht. Was ich ganz, ganz schön finde oder was ich mir ganz schön vorstelle, ist, habe ich von einer Mitarbeiterin gehört, die von den Philippinen ist ursprünglich. Und da ist Weihnachten mehr so ein Lichter- und Laternenfest, wo wirklich mit übelst riesigsten Konstruktionen zu Weihnachten wirklich alles ganz, ganz hell erleuchtet, weil die sich wirklich riesig Mühe geben. Also es ist nicht wie bei uns hier St. Martins Umzug und dann kommst du mit deiner SpongeBob-Laterne da um die Ecke gerannt oder irgendwie sowas, sondern richtig große, bunte Mosaikleuchten allen rund dran, teilweise mit Durchmesser von 5 Metern oder irgendwie sowas. Das stelle ich mir schon auch spektakulär vor, wenn so ein ganz Land das so intensiv betreibt, wie wir jetzt zum Beispiel, dass wir einen Tannenbaum schmücken. Also wirklich, alle sind draußen und jeder hat eine riesige 5 Meter große, was weiß ich, Laterne. Das stelle ich mir schon spektakulär vor. Also ich bin mal gespannt, ob Phil Plate das genauso macht, wie Papst Benedikt und seine Familie einen elektrischen Fußwärmer kauft. Mit dem Fußwärmer, das lässt sich nicht los, ne? Nein. Das lässt sich nicht los, ja. Aber dann sind wir nochmal beim Thema Geschenke. Was wäre denn ein Geschenk, was wir dem Philipp denn dann mal im nächsten, zur nächsten Weihnachten schenken sollen? Einen elektrischen Fußwärmer. Auch einen elektrischen Fußwärmer, findest du? Oder den Bademantel. Ja. Das wäre ja noch der Deal, dass wir beide Philipp für die nächste Folge den Bademantel als Weihnachtsgeschenk kaufen, den er dann tragen soll, wenn er Last Christmas singt. Und wir das Foto in die Shownotes packen. Das finde ich eigentlich nur fair, dass wir ihm einen richtig schicken Bademantel. Also da würde ich dir, Dominik, auch zutrauen, wenn du da ein bisschen recherchierst und googelst, findest du genau den Bademantel, den der gute Philipp dann tragen kann. Golden oder rot? Och, da bin ich flexibel. Ich würde mich dann finanziell 50-50 beteiligen und dann kann es losgehen. Und dann hagelt es definitiv Sterne. Also auf jeden Fall so einen fetten Plüschrand überall. Ja. Und dann würde ich sagen, rot und dann überall nochmal so goldenen Glitzer. Glitzer finde ich auch wichtig. Glitzer ist wichtig, denn Glitzern tun nur Sterne. Und ich glaube, mit so einem Glitzerbademantel, dann wird es auch so sein, dass dieser Qualitätspodcast endlich den Sterneregen erfährt, den er sich verdient. Und dann wirklich die Hörer unzählig oft 5 Sterne bei iTunes für diesen Qualitätspodcast vergeben. Ja. Aber dazu fehlt, muss auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Glitzerbademantel her, sonst wird's schwierig. Irgendwie muss ich zum Obst machen. Ja. Ja, und da der Philipp ja heute nicht da ist, so ist das Leben. Sonst hätte ich das natürlich gemacht. Ja, aber Wir können es ja jetzt nicht besprechen, also muss es der... Ich hätte es nicht gemacht. Du hättest es nicht gemacht, ja. Aber ich hätte das sonst gemacht, aber der Philipp muss dann halt ran. Können wir nicht ändern, ja. Hast du denn mal von dieser ominösen Geschichte gehört, dass was Coca-Cola mit dem Weihnachtsmann zu tun hat? War es nicht sogar so, dass diese Farben Rot und Weiß tatsächlich von Coca-Cola sozusagen inspiriert wurden? So sagt man. Also die Geschichte ist nicht so 100% wasserdicht. Das geht relativ weit zurück, so in die 20er Jahre, als sich so nach und nach so das Bild des amerikanischen Santa Claus durchsetzte und man zumindest wusste, dass das ein Typ ist mit einem weißen Bart und der auch immer öfter so eine rot-weiße Robe anhatte insgesamt. Es gab aber auch welche, die einfach so goldene Mäntel hatten oder so. Also da hatte sich dieses Rot noch nicht so richtig durchgesetzt. Und dann wurde jemand beauftragt namens Haddon Sundblom. Ja, oder Haddon Sundblom könnte der auch heißen. Wobei der heißt wahrscheinlich Haddon Sundblom. Ja, wahrscheinlich, ne? Wie auch immer. Der sollte nämlich eine Weihnachtskampagne für die Coca-Cola Company machen. Das war 1931. Und hat dann im Rahmen dieser Werbekampagne den Weihnachtsmann gezeichnet. Ja. Und in dieser Zeichnung trug er, und dadurch, dass es ein Auftrag für Coca-Cola war, kommt man dem Verdacht schon nahe, dass der den nicht blau gemacht hat, ist jetzt zumindest kein Wunder, hat dann den Weihnachtsmann gezeichnet und hat aber seinen Freund abgezeichnet, den Lou Prentice. Und das ist eigentlich quasi, Lou Prentice ist der Saga nach, der das Abbild des Weihnachtsmanns oder der Vorgänger des Weihnachtsmanns, also sein Kumpel hat ihn gezeichnet. Und Lou Prentice wiederum ist, was ist der vom Beruf gewesen? Was denn? Auslieferungsfahrer für welche Firma? Coca-Cola. Von daher entweder eine wunderschöne gestrickte Geschichte von Coca-Cola oder eins eigentlich zumindest dann doch eine ganz amüsante Nummer, dass die da irgendwie was in irgendeinem Umfang mit zu tun haben. Das könnte schon sein. Das ist jetzt nicht so oder lässt sich so zumindest nachvollziehen so ein bisschen, finde ich. Gehst du nicht an Weihnachten in die Kirche? Ich gehe an Weihnachten nicht in die Kirche, nee. Das machen auch nur 29% der Deutschen. Oh, okay. Naja, aber ich kann mich erinnern, dass zu Zeiten, als ich noch so krippenspielmäßig unterwegs war, ich habe immer die total geilen Rollen beim Krippenspiel gekriegt. Ich war der 28. Hirte und hatte immer einen Satz oder sowas, weißt du? Ich hatte nur ein einziges Krippenspiel in der 4. Klasse und da war ich der Erzähler. Der Erzähler? Ja, das passt ja auch ganz gut. Ja. Und ich kann meinen Text heute noch auswendig. Ja, ich konnte meinen auch noch. Meiner lautete, auch Butter braucht ihr noch. Ich lege sie hier hin. Das war mein gesamter Text. Also ich glaube sogar 3 Jahre hintereinander haben sie mir dieselbe. Soll ich mal vortragen? Nein. Ja. Weißt du, wie lang ist der denn? Ja, nicht, also ist so, ich weiß nicht, 8-9 Sätze an einem Absatz. Dann lass uns wollen wir den zum Abschluss des Podcasts machen. Ja, das wäre doch ein runder Abschluss, Dominik, finde ich. Wenn du zum Abschluss nochmal dich so weit zurückerinnerst und dann nochmal zum Besten. Stand quasi alles in einem Absatz. Dann hatte ich noch 5 oder 6 kleinere Absätze. Die kann ich auch noch auswendig. Ja, das ist doch ein wunderschöner Abschluss dann nachher, wenn du das nochmal zum Besten gibst. Ich habe übrigens gefunden, also es war nicht China, es war Japan. Denn Weihnachten war in Japan noch nie eine große Sache. Abgesehen von ein paar weltlichen Traditionen wie Geschenken und ein bisschen Lichterketten ist das Fest hier eine Randnotiz. In den letzten Jahren hat sich jedoch eine neue absonderliche Tradition entwickelt. Ein Weihnachtsschmaus von der US-Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken. Die könnten eigentlich jetzt für die ganze Werbung, könnten die für den 8-Qualitäts-Podcast eigentlich auch mal irgendwas schmeißen, würde ich sagen. Ja. Oder? Also da müsste mal so ein kleines Sponsoring müsste da aber mal herkommen. Die sitzen, weiß ich nicht, aber die haben Filialen in Nürnberg. Da könnte mal jemand antanzen und könnte einfach mal so ein paar Gutscheine für die Hörer, finde ich irgendwie so. Aber nicht hier irgendwie für so einen Pommes-Gutschein, sondern wirklich so ein bisschen wertvolle. Weil das ist ja schon eine Menge Werbung heute, die wir gemacht haben, ne? Sonst müssten wir im nächsten Podcast uns ja eigentlich gezwungen fühlen, ganz, ganz viele andere Marken nochmal aufzuzählen. Und wie Stars wie Stephen Hawking und Harald Lesch und Max Tegmark das hören, ja, dann ist das ja noch mehr Werbung. Die verbreiten das ja weiter, die haben ja auch eine riesen Reichweite. Ja, nein. Und weißt du, wer auch den Podcast hört? Ja. Merkel. Wirklich? Ja, ich schwöre, Merkel hört unseren Podcast. Sie hat es letztens bei der Fraktionssitzung, als sie dann nach bei den Journalisten bei unten ist, sie dann zurückgegangen und hat wen auf dem Flur getroffen? Nein. Seehofer. Ja, und die beiden haben sich dann über die, ich weiß gar nicht, über welche Folge das war. Das war die, ich glaube, das war die Folge 1, wo es um irgendwo ums Kacken auf dem Piratenschiff ging oder irgendwie sowas. Ja. Wir hoffen mal, dass die mehr zu tun haben, als sich darüber zu unterhalten. Nein, aber ich kann es ja auch verstehen. Ich kann es ja auch verstehen. Wenn du irgendwie so den ganzen Tag kriegst du Prügel von den, von aus jeder Ecke eigentlich. Die Journalisten sagen, du machst dies falsch, und dann gibt's noch mal so 10%. Das sind wahrscheinlich so auch ungefähr diese 10%, die nicht wissen, warum man Weihnachten feiert, sind auch die 10%, die nicht in der Lage sind, vielleicht an Frau Merkel Kritik zu äußern, in einem einigermaßen sachlichen Maß. Das sind 10%, ne? Ja. Ich kenne aber sehr viele, die das nicht in der Lage sind. Ja, okay. Ich weiß nicht. Ja, also es sind auf jeden Fall ist die Schnittmenge, das wollte ich damit sagen, wahrscheinlich relativ hoch. Jedenfalls kann ich es verstehen, dass wenn du nur Prügel kriegst und wenn alles kacke ist in deinem Leben, dass du dann auch mal sagst, jetzt möchte ich auch ein bisschen Seriosität. Jetzt möchte ich auch ein bisschen Qualität. Jetzt möchte ich auch ein bisschen Lebensgefühl, ein bisschen Lifestyle. Und dann höre ich den Qualitätspodcast. Aber ich glaube nicht, dass Angela Merkels Leben besonders traurig ist. Das weiß ich nicht. Das vermag ich mir nicht anzumaßen, wie ihr Leben ist und wie traurig es ist. Mich würde mal interessieren, wie die Weihnachten feiert. Ja. Ob die auch dann irgendwie so Freitagabend da sitzt und Kartoffelsalat isst mit ihrem Mann oder so. Das weiß ich nicht. Hast du den Mann? Ja. Der hält sich immer sehr bedeckt und ist immer sehr, sehr im Hintergrund, aber das finde ich auch in Ordnung, macht auch Sinn. Aber ja, den hat sie. Weißt du, was in Norwegen der vielleicht verrückteste Weihnachtsbrauch ist, den ich gefunden habe? In Norwegen werden seit Jahrhunderten Besen versteckt an Weihnachten. Jetzt überleg mal, was könnte der Grund sein, warum die Besen verstecken? Keine Ahnung. Weil die dann vom 24. Dezember bis zum nächsten Weihnachtsfeiertag, also bis zum nächsten Weihnachtsfest, also genau ein Jahr lang, den Besen nicht benutzen und nicht ihre Wohnung putzen. Also die putzen die also nie. Ja. Weil wir die. Genau, immer von Jahr zu Jahr. Also nie. Richtig. Ja. Putzen die ihre Wohnung. Also putzen die nicht. Und dann nach 5 Jahren ziehen die um, weil die dann ja in der Wohnung nicht mehr leben können. Was ich vergessen habe zu sagen, irgendwann heute im Laufe des Tages werde ich dir einmal eine Geschichte erzählen, die nicht stimmt. Das war die. Warum nicht? Nein, also es stimmt, die verstecken ihre Besen, aber nicht, weil die Wohnung so schmuddelig ist oder so, sondern weil man halt damals noch tatsächlich glaubte, dass Hexen und böse Geister am Heiligen Abend nach Besen suchten, um auf ihnen reiten zu können. Ja, das war tatsächlich damals ein sehr, sehr weit verbreiteter Glauben. Schon spannend, dass man merkt, dass Menschen so dumm sein konnten. Ja. Ne? Wenn das, ich meine, überleg mal, eine Meinung hat sich so durchgesetzt, dass du deinen Besen versteckst aus Angst davor, eine Hexe könnte ihn nachts klauen, um damit wegzureiten. Guck mal. Mach das mal heute, versteck mal einen Besen und erklär dann mal jemanden, wenn der sagt, warum versteckst du deinen Besen? Na, man kann nie wissen hier so, die Hexen sind hier unterwegs und die klauen die Nacht und reiten davon. Aber wie dumm die Menschen waren, im Irak ist Hexerei ein Todesstrafdelikt. Heute noch. Echt? Ist das so? Ja, aber wie ist denn da Hexerei definiert? Gar nicht. Das heißt, man entscheidet dann einfach, ja, das ist eine Hexe. Ja, okay. Andererseits ist auch Hochverrat und Spionage sind das auch alles Todesstrafdelikte. Okay. Da bin ich ja kein großer Fan von, muss ich sagen. Ja, alles sowas. Aber nur gut, das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema. In Schweden habe ich was Krasses gefunden. Was? Was ich nur schade fand, weil ich nirgendwo die Erklärung dafür gefunden habe. Aber in Schweden ist es so, dass jedes Jahr an Heiligabend um 15 Uhr Donald Duck geguckt wird. Das kenne ich. Das habe ich auch schon gehört. Aber warum das? Frag ich mich auch. Das ist wirklich wohl so eine so unumstößliche Tradition, dass wirklich sich die Familien teilweise streiten, ob sie nach Donald Duck essen oder ob sie davor schon gemeinsam essen. Aber diese 15 Uhr sind unumstößlich, dass dort Donald Duck geguckt wird. Habe ich schon gehört, ja. Und weißt du, wer sich da am meisten gegen wehrt, wenn es welche gibt, die sagen, das ist eine unsinnige Tradition. Und wenn die Fernsehsender sich überlegen, ob sie doch mal was ändern sollen oder so, dann sind es nicht die Kinder, die den Aufstand machen, sondern die Erwachsenen. Wieso das? Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich so ein bisschen, weil die sich an dieser Tradition festhalten, irgendwie so in irgendeiner Art und Weise. Und das sind halt echt anscheinend so viele, dass das, dass da irgendwie so viele kommen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja. Anders kann ich es mir echt nicht erklären. Ja, hast du denn noch was Spannendes zum Thema Weihnachten? Nein, ich habe eigentlich schon alles gesagt. Du hast alles soweit durch. Dann würde ich doch sagen, dadurch, dass jetzt ja schon ganz viele die Zeit zwischendurch genutzt haben, um bei iTunes Sterne zu vergeben, sollten wir auf jeden Fall noch über den Stern von Bethlehem sprechen. Ja. Was hat's mit diesem Stern von Bethlehem auf sich? Denn der ist ja schon so ein bisschen seltsam beschrieben worden. Hat er sich nicht relativ schnell bewegt? Ja. Ist der dem nicht gefolgt? Ja, also ja. Erklär doch mal so aus rein wissenschaftlicher Sicht, was da so los gewesen sein könnte. Wenn die Überlieferung stimmt und der Stern von Bethlehem tatsächlich gefolgt ist, kann es schon mal kein Stern gewesen sein. Sterne, Fixsterne bleiben, wie schon gesagt, fast jedenfalls an einer Stelle am Himmel, bewegen sich also nur sehr langsam. Okay. Nun kennen wir ja die Bahnen von sehr, sehr vielen Kometen und Asteroiden. Und wenn dieser Stern von Bethlehem hell gewesen sein soll und sich schnell bewegt hat, dann ist ja naheliegend, es war ein Komet. Und also hat man mal zurückberechnet, welche Kometen gibt es hier so und welche Kometen, dann konnte man mal weiß, wie lange ein Komet braucht für einen Umlauf um die Sonne, also rechnet man zurück. Okay. Quasi ins Jahr Null, wie viele Umdrehungen hat er geschafft. Okay. Und da ist tatsächlich drauf gekommen, der Komet Hale-Bopp befand sich tatsächlich zu dieser Zeit in Erdnähe. Deswegen könnte es sein, dass der Komet Hale-Bopp dieser Stern von Bethlehem gewesen sei. Okay. Könnte. Weil er ist ein Komet, er streift die Erde relativ nah. Ja. Er könnte dem tatsächlich aus Zufall folgen. Okay. Und es war halt zu dieser Zeit wirklich da. Das kann man zurückverfolgen. Okay. Also das ist momentan der vielversprechendste Kandidat dafür, dass man sagen würde, das könnte sein, dass die das da gesehen haben. Okay, das heißt, du würdest sagen, so die alles, was man da so sich rund um die Heilige Nacht erzählt, ist wissenschaftlich, aus rein wissenschaftlicher Sicht erstmal etwas, wo man sagen müsste, könnte so gewesen sein. Nicht alles, aber das mit diesem Stern von Bethlehem, rein theoretisch wäre es möglich, dass der Komet dort aufgetaucht ist und dem tatsächlich aus Zufall, wo auch immer, die hingelaufen sind, aus Zufall tatsächlich gefolgt ist. Okay. Und was würdest du sagen, du hast eben gesagt, nicht alles, welche Parts der Geschichte... ich kenne die Geschichte nicht. Du kennst doch, du hast doch im Religionsunterricht... Du hast doch aber so ein bisschen... Ganz am Anfang. Ja, da hast du doch garantiert so ein bisschen von der Geschichte gehört, wie das da so vonstatten gegangen ist, oder nicht? Das Einzige, was ich, also von dieser Geschichte selber habe ich nur noch in Erinnerung, dass die von Haus zu Haus gegangen sind und die alle keinen Platz hatten und die dann, einer dann gesagt hat, hier, ihr könnt unseren Stall haben. Ja. Und daran erinnere ich mich noch. Ja. Dass jetzt damals die Kommunikation schon so ausgefeilt war, dass dann plötzlich drei, was waren das? Die Heiligen Drei Könige. Genau. Ja. Dass die irgendwie schon davon wussten, dass Jesus bald geboren wird und dass dann ein Engel kam und dass Maria prophezeit hat, das wage ich zu bezweifeln. Okay. Ja, aber vielleicht gibt es etwas für das, was die als Engel wahrgenommen haben, auch wieder eine logische Halluzination. eine logische wissenschaftliche Erklärung. Halluzination. Okay. Ja, auch das wäre ja eine Möglichkeit. Ja. Oder man weiß ja auch nicht so mit diesem Weihrauch und Myrrhe, was einer von hier, diesen dreien hier, Kaspar, Melchior und Balthasar mitgebracht hat. Du weißt ja auch nicht, was das für ein Kraut war damals. Vielleicht war das ja irgendetwas Berauschendes, irgendeine Droge oder sowas. Weißt du? Dass die dann deswegen diesen Stern da oben gesehen haben und der fing dann halt einfach an, sich zu bewegen. Und sind die wieso hatten die Geschenke dabei? Weil die eigentlich auf dem Weg zu einer Geburtstagsparty waren. Aber das haben die völlig vergessen. Durch den ganzen Myrrhequalm da und so, haben die das vergessen und haben sich dann eigentlich mehr oder weniger verlaufen. Und dann sind sie dort an diese Krippe gekommen und haben gesagt, oh cool, hier ist voll die Party, haben dann die Geschenke da gelassen und ja. Und so ist das dann vonstatten gegangen, ungefähr. Wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ja. Gibt es denn noch andere Theorien für den Stern von Bethlehem oder Gibt's auch. Also es gibt sicher noch einige andere Kometen, wo man zurückgerechnet hat, dass die sich genau zu dieser Zeit dort befunden haben. Ja. Auch eine Möglichkeit wäre eine Sternexplosion, eine Supernova. Okay. Dass irgendwo ein Stern explodiert ist. Ja. Und man dort sozusagen diesen großen Lichtschein gesehen hat. Hm. Problem, er würde sich nicht wirklich bewegen. Er würde sich halt weiter ausdehnen. Okay. Und dadurch würde er sich sozusagen scheinbar bewegen. Hm. Also würde so aussehen. Könnte auch sein, dass die dem gefolgt sind. Okay. Verstehe. Weil Sterne explodieren oft. Ist das so? Ja. Wann hast du das letzte Mal ein Explodieren sehen? Hm? Also explodieren sehen habe ich noch nie einen. Ach so, okay. Weil erstens muss ein Stern in unserer Nachbarschaft explodieren. Und wenn ich ein Explodieren sehe, habe ich ein kleines Problem. Hm. Haben wir alle ein kleines Problem. Mhm. Weil Supernovae ist ja die Mehrzahl, wir strahlen Gammastrahlung aus. Und diese Gammastrahlung ist nicht besonders gut für für das Leben auf unserer Erde. Hm. 2000, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall noch dieses Jahrhundert soll es noch einmal eine Supernova geben, die von hier sichtbar ist. Okay. Und das könnte für uns nicht so gut sein, oder ist das noch in einem... Das ist noch in einem Abstand, wo man sagen kann, dort wird uns jetzt keine besonders große Menge Gammastrahlung erreichen. Okay. Aber möglich wäre es, dass damals ein Stern explodiert ist und die Explosion gesehen haben. Okay. Hm. Aber so eine Supernova ist nichts, was sich so planen lässt, sondern das wird irgendwann dann einfach passieren. Ja, also man weiß ja zum Beispiel, der Stern Betelgeuse ist alt und alles deutet darauf hin, dass er bald explodieren wird. Das kann morgen passieren. Und das kann in 1000 Jahren passieren. Ja, ich wollte gerade sagen, da sind ja die... Es wird bald passieren. Die Zeitrechnung bei Sternen dann ja doch so groß, dass das etwas ist, was... Es wird irgendwann, in astronomisch kurzer Zeit wird es passieren. Astronomisch kurze Zeit kann aber auch heißen, dass es in 5000 Jahren soweit ist. Hm. Das ist ein Wimpernschlag in einem Sternleben. Ja, die leben Milliarden Jahre. Ja. Okay. Es kann auch morgen passieren. Es kann jederzeit passieren. Okay. Aber man weiß so die Konsequenzen, wenn der uns jetzt morgen um die Ohren fliegt, die wüsste man jetzt schon so in etwa. Das kann man ungefähr sagen. Und das wäre es gibt noch so einige Sterne, die bereiten den Astronomen so ein bisschen Bauchschmerzen. Okay. Welche sind das so? Aldebaran, Betelgeuse, WR104. Mhm. Das sind die, die so kurz vor der... Also WR104 ist momentan der, wo am meisten Hektik gemacht wird. Wo gesagt wird, das könnte gefährlich für uns werden. Weil der am ältesten ist, sondern weil der irgendwie aber so nah dran ist, dass es für uns unmöglich wird. Und sein Südpol ist genau auf uns gerichtet. Mhm. Und aus Nord- und Südpol kommt am meisten Gammastrahlung. Okay. Jetzt habe ich verstanden. Das ist natürlich bitter. Ja. Das ist natürlich echt bitter. Ja. Eieiei. Ja. Liebe Hörer. Das war, glaube ich, unsere Special-Folge ohne Philipp, nur mit Dominik und mir. Und zur Feier des Tages dieser wunderschönen Podcast-Folge, für die Sie bitte sehr, sehr reichlich 5 Sterne vergeben. So wie es auch Brian Greene gemacht hat. So wie es schon Brian Greene gemacht hat. Und Frau Merkel und Lothar Matthäus ist auch treuer Hörer dieses Podcasts. Vergeben Sie dringlich, dringlich, dringlich 5 Sterne für diesen Podcast. So häufig wie möglich. Und achten Sie vor allem darauf, in der nächsten Folge gibt's als kleines Dankeschön, wenn Sie es jetzt schaffen, ich sage mal so 20 Bewertungen sollten da aber jetzt schon bei rumkommen, oder? So 20 5-Sterne-Bewertungen. Und dafür bekommen Sie in der nächsten Folge geboten, Philipp im Bademantel, gekauft von Dominik oder ausgesucht von Dominik, singt für Sie von Wham! Last Christmas. Ja. So schön kann Weihnachten sein. Ich meine, Weihnachten ist dann rum, aber das ist doch das schönste Geschenk, was man seinen Hörern dann im Nachgang machen kann. So als Wunsch in das neue Jahr oder oder im neuen Jahr so. Guten Vorsatz, das nie wieder machen. Genau, das finde ich ganz, ganz toll. Wir haben gerade mit Philipp kurz gesprochen, der hat gesagt, jawohl, Jungs, machen wir so. Ja. Finde ich total super, dass er sich für seine Hörer einsetzt und für unseren Podcast opfert. Finde ich klasse. Aber Bedingungen sind halt auch 20 5-Sterne-Rezensionen. Das ist eine Menge Holz. Ja. das ist wirklich eine Menge Holz. Da muss einiges erstmal bei rumkommen. Aber meine Damen und Herren, Sie haben Philipp auch noch nicht im Bademantel gesehen. Das ist dann wirklich auch locker den Aufwand wert. Dann verabschiede ich mich. Vielen Dank. Ich bin der Jürgen oder ich war der Jürgen. Und wünsche Ihnen ein wunderbares Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und entlasse Sie mit den Erinnerungen von Dominik an seine Schulzeit und an sein Krippenspiel. Once upon a time there was a woman named Mary. She was going to have a baby. She had a husband named Joseph. Both were on the way to Bethlehem, where they were born. They were gone for a very long time, and now it was late in the evening. Look, here are Mary and Joseph from Nazareth. They are on the way to Bethlehem. Das war's? Ja. Tschüss.